SWR 2 Hörspiel. Am späten Nachmittag des 6. November wird das Dienstmädchen Marie Bächle in der Villa Molitor von einem Anrufer aufgefordert, Frau Josephine Molitor etwas Wichtiges auszurichten. Hier, Postvorsteher Graf vom Postamt Baden-Baden. Ich bitte die Frau Medizinalrat, sofort nach dem Postamt zu kommen. Der Absender der gefälschten Depesche aus Paris hat sich ermitteln lassen. Lebenslänglich. Von Karl Hau. Vorwort von Moritz Müller. Frau Molitor machte sich auf den Weg, nachdem sie ihre Tochter Olga, um nicht allein zu gehen, aus einer benachbarten Villa abgeholt hatte. Auf der ziemlich dunklen Promenade ertönte plötzlich im Rücken der beiden Frauen ein Schuss. Und Frau Molitor sank, ins Herz getroffen, tot zusammen. Mutter! Komet Hau. Hörspiel in zwei Teilen von Jan Decker. Teil 2. Olga Molitor konnte nur angeben, dass ein Mann in einem dunklen Überzieher, der beiden Frauen schon seit längerer Zeit gefolgt wäre, nach dem Schuss in großer Eile in der Richtung des Bahnhofs gelaufen sei. Der Verdacht der Täterschaft richtete sich bald gegen Karl Hau, den Schwiegersohn der Ermordeten. Nachfragen bei der Post ergaben, dass kein Postbeamter Frau Molitor angerufen habe und keinerlei Telegramm aus Paris gekommen sei. Es musste also eine, mit den Familienverhältnissen im Hause Molitor vertraute Person, die alte Dame von der Villa fortgelockt haben. Das Dienstmädchen wollte überdies die Stimme Dr. Haus am Fernsprecher erkannt haben. Auf diese und weitere schwere Verdachtsgründe hin, unter anderem war Hau zur Tatzeit nachgewiesenermaßen in Baden-Baden und fuhr 15 Minuten nach dem tödlichen Schuss auf Frau Molitor über Karlsruhe und Calais in die britische Hauptstadt zurück, wo er am nächsten Abend eintraf, erfolgte seine Verhaftung in London und seine Auslieferung an die deutschen Gerichte. Während der Untersuchung, in der Hau nie aufhörte, seine Schuldlosigkeit zu beteuern, empfing er nach Monaten endlich den Besuch seiner Frau. Lina, ich hätte dich nach unserer unfreiwilligen Trennung gern in würdigeren Umständen begrüßt. Sei es drum. Der Wärter dort wird übrigens nicht weichen, aber... versteht dieser Idiot nicht. Karl, I know that you're innocent. But it's too late for us to have a normal life again. The investigations are such a shame for my whole family and for me. Take this little bottle with poison that I put on your knees right now. Please, Carl, don't let me wait. Mit ihrem Selbstmord im Pfäffiger See bei Zürich, 4 Wochen vor Beginn der Hauptverhandlung im Juli 1907, gibt Lina Hau dann weniger ein Schuldeingeständnis im Namen ihres Mannes ab. Vielmehr kommt sie mit dieser Verzweiflungstat auf ihre, wie sie meint, immer noch gemeinsame Absicht in Realp zurück, aus dem Leben zu scheiden. Hau hält sich aber trotz Giftübergabe im Gefängnis nicht daran, seinem Leben ein Ende zu setzen. Das hatte er ohnehin nie vor. Will er freie Bahn für eine Beziehung mit Olga haben? Denn Mutter und Tochter sind ja nun beseitigt. Nur, die Reise nach Baden-Baden wirkt linkisch. Und die Tat wird extrem dilettantisch ausgeführt. Das passt nicht zu einer kaltschnäuzig geplanten Beziehungstat. Gnädiger Herr? Walter von Ligny, sehr erfreut. Ja, der Pfäffiger See ist doch... Ich gehe nun im See baden. Dort sind meine Sachen. Sollte mir etwas zustoßen, so bitte ich Sie, diese der Polizei zu übergeben. Insbesondere einen Brief. Gnädige Dame, wo sind Sie? Gnädige Dame, wo sind Sie? Mein letzter Wille. Herr Bademeister! Hilfe! Baden-Baden ist seit über 100 Jahren ein bedeutender Badeort und Treffpunkt der großen Welt. Es ist daher nur naturgemäß, dass die Ermordung der Frau Medizinalrat Molitor in der ganzen Kulturwelt bald das größte Aufsehen erregt. Zumal der Verdacht auf einen amerikanischen Universitätsprofessor und Geschäftsmann fällt. Also auf ein Mitglied dieser feinen Gesellschaft selbst. Es entbrennt ein öffentlicher Meinungsstreit über die Schuldfrage. Genährt durch die täglichen Extrablätter, die sogar die eher trockenen Gerichtsprotokolle abdrucken. Dieser Mordprozess hält im Sommer unseres Jahres 1907 die ganze Welt in Atem. 20 Reporter sitzen im Saale des großherzoglichen badischen Schwurgerichts in Karlsruhe. Allein 11 Reporter sind aus Amerika angereist und kabeln unablässig nach Übersee. Gnädige Dame, ich durfte den Weg Ihrer Schwester in ihrer letzten Stunde begleiten. Ersuche Sie hiermit höflichst, in einem anspruchsvollen Kulturprogramm über Karl Hau mitzuwirken. Walter von Ligny. PS, beiliegende Artikel mir zugesandt, bezeugen das globale Interesse an diesem Fall. The New York Times, 22. Januar 1907. Professor House Defense. Witnesses fail to identify him as murderer of Frau Molitor. The New York Times, 9. Juni 1907. Professor Howe is told of wife's suicide. Karlchen, du miese kleine Ratte. Sein Verteidiger Dr. Dietz besucht Howe bereits in der Untersuchungshaft in London. Er ist ratlos. Howe soll die Tat am 6. November um 18 Uhr in Baden-Baden begangen haben, ist aber am 7. November um 18 Uhr in London, wo er 2 Stunden später aufgrund eines badischen Haftbefehls festgenommen wird. Aussichtsreich für die Verteidigung. Doch den Beamten von Scotland Yard gegenüber gibt Howe unumwunden zu, am Vortag in Baden-Baden gewesen zu sein. Nur den Grund seiner Reise gibt er auch Dietz gegenüber nicht an. Ich zitiere das Todesurteil von Karl Hau. Endlich sagte Dr. Dietz mir, wenn sich die Sache so verhält, bleibt mir nichts übrig, als Ihre Verteidigung so zu führen, als hielte ich Sie für schuldig. Darauf entgegnete ich, das können Sie halten, wie Sie wollen. Und versuchen Sie nicht, die Karte zu spielen, ich sei geisteskrank. Hau, der sich selbst für seinen besten Verteidiger hält, will den Prozess zu seinem Meisterwerk machen. Und es gelingt ihm, von Beginn an. Nachdem er von 2 Beamten von Scotland Yard nach Hamburg überstellt und dort von 2 badischen Polizeibeamten abgeholt wird, empfangen ihn in Karlsruhe die Massen am Zug. Man erlebt nun den bislang bedeutendsten Indizienprozess der deutschen Rechtsgeschichte, zudem den ersten öffentlich Beachteten, der durchgehend dem Druck der Straße ausgesetzt ist. Menschenmengen, wie sie die stille Residenzstadt noch nicht erlebt hat, sammeln sich bei brütender Julihitze um das Landgerichtsgebäude an, drängen hinein. Militär muss mit aufgepflanzten Bajonetten gegen bis zu 20.000 Schaulustige vorgehen, die tatsächlich rufen: Es lebe Karl Hau! Schauen Sie sich nur im Sitzungssaal um, Herr Dr. Dietz. Dort sitzt der badische Justizminister von Dusch, der sich diesen Leckerbissen von Verhandlungen nicht entgehen lassen will. Und dort sitzen die 12 Geschworenen, allesamt brave badische Bürger, die allein das Urteil über mich bestimmen werden. Angeführt von einem Metzgermeister aus Bruchsal. Sie sind nicht zu beneiden. Herr von Dusch will wegen des öffentlichen Aufruhrs, dass meine Verurteilung schnellstmöglich erfolgt. Und das Volk ist gleichzeitig auf meiner Seite. Wundert sich, dass am Tatort keine Spuren zu finden waren. Weder Mordwaffe noch Geschosshülsen bisher aufgetaucht sind. Und dass mich von den 72 geladenen Zeugen und 9 Sachverständigen keiner eindeutig belasten kann. Ein feiner Prozess. Am 17. Juli 1907 beginnt die öffentliche Verhandlung wieder Professor Dr. Hau. Den Vorsitz führt Landgerichtsdirektor Dr. Eller. Hau steht zumeist mit gekreuzten Armen auf der Anklagebank und trägt eine geradezu erstaunliche Ruhe zur Schau. Bisweilen setzt er sich ein goldenes Pince-nez auf und betrachtet interessiert einen mit Spiritus gefüllten Glasbehälter auf dem Zeugentisch. Darin das Herz der ermordeten Frau Medizinalrat. Man sieht genau, dass mitten durch das Herz eine Kugel gegangen ist. Also, lesen wir aus den Gerichtsprotokollen. Vielleicht finden Sie so Inspiration für Ihr zweites Buch. Ich bin der Landgerichtsdirektor Dr. Eller und Sie sind natürlich Hau. Wer sonst, mein lieber Herr Müller? Angeklagte, bekennen Sie sich schuldig, Ihre Schwiegermutter erschossen zu haben? Nein. Sie geben aber zu, am Tage des Mordes, dem 6. November 1906, in Baden-Baden gewesen zu sein. Jawohl. Zu welchem Zwecke sind Sie nach Baden-Baden gekommen? Darüber verweigere ich die Aussage. Lebenslänglich von Karl Hau. Vorwort. Später gab Hau zu, Frau Molitor durch das Telefongespräch vom Postamt aus dem Hause gelockt zu haben. Auch das Pariser Telegramm habe er abgeschickt, um Olga Molitor im Interesse seines häuslichen Friedens aus Paris zu entfernen, da es zwischen ihm und seiner Frau zu Eifersuchtsszenen gekommen sei. Nach Baden-Baden sei er einzig zu dem Zweck gekommen, um eine Aussprache mit seiner Schwägerin Olga herbeizuführen. Als er jedoch sah, dass er überall erkannt worden war und dass sich die Aussprache nicht ermöglichen ließ, habe er seine Absicht aufgegeben und sei nach London zurückgekehrt. Einen Schuss habe er nicht gehört. Wer der Mörder sei, wisse er nicht. Dieses Gericht ist wahrlich nicht zu beneiden. Hau ist kein üblicher Angeklagter, sondern ein feinsinniger Gentleman-Plauderer. Raffiniert, undurchsichtig, intelligent, ein Jurist noch dazu. Außerdem wird der Prozess durch Dr. Eller schlampig geführt. Es werden nur belastende Zeugen vernommen. Das ganze Verfahren wird an 5 Tagen durchgepeitscht. Die Geschworenen erklären während der Sitzungen, die bis spät in die Nacht dauern, ermattet, sie könnten der Verhandlung nicht mehr folgen. Doch das Gericht erkennt ein Motiv in Haus Handeln. Oh, Gerichtsprotokolle, Verhör des Angeklagten Hau durch Staatsanwalt Dr. Bleicher. Nun legen Sie nur los. Sie kennen die wahre Veranlassung, Ihre Schwiegermutter zu erschießen, sehr gut, Herr Angeklagter. Ich hatte gar keine Veranlassung, meine Schwiegermutter zu erschießen, da ich mit ihr sehr gut stand. Aber das hält das Gericht wohl prinzipiell für unmöglich. Geld. Wir alle haben von Ihrem Bedarf nach stets frischem Geld gehört. Bei Ihrem kostspieligen Lebenswandel. Das Gesamtvermögen der Josephine Molitor betrug nun 947.202 Reichsmark und 38 Pfennige. Oh. Auf jedes ihrer 7 Kinder würde bei ihrem Tod daher 135.314 Mark und 63 Pfennige entfallen. Der Angeklagte hatte von diesem Geld über seine Frau bereits 65.000 Mark erhalten. Er hatte als ihr nächster Angehöriger im Fall ihres Todes also insgesamt noch 70.314 Mark 63 zu bekommen. Wie das? Ich hatte mit den 65.000 Reichsmark meiner Frau eine Erbverzichtserklärung unterschrieben. Richtig. Und deshalb brauchten sie ihre Frau, um an den Rest ihres Erbteils zu kommen. Denn sie hätte ihnen zweifellos wieder Geld gegeben. Aber da machte sie ihnen mit ihrem Suizid einen Strich durch die Rechnung. Geld. Das interessierte sie von Anfang an einzig an dieser Frau, die sie nach Realp entführten, um ihr da einen Suizidplan einzureden. Nur damit die Eltern ihren Widerstand gegen diese Ehe aufgaben. Deren herzkranker Mutter sie mit dem Telegramm aus Paris einen tödlichen Schock bereiten wollten, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Ein Mordversuch per Post, der aber nicht gelang. Also mussten sie nach Baden-Baden reisen. Das ist infam! Und durch nichts bewiesen. Gerichtsprotokolle, Einspruch des Verteidigers Dr. Dietz. Oh, der arme Tropf. Einspruch. Herr Vorsitzender, Olga Molitor soll in den Tagen vor der Mordtat handgreiflichen Streit mit ihrer Mutter gehabt haben, sagt das Dienstmädchen Marie Bächle, das bedauerlicherweise nicht als Zeugin zugelassen wurde. Olga Molitors Schusswaffe, die sie aus bislang nicht näher bekannten Gründen hin und wieder bei sich trug, 9 mm, würde zum Geschoss passen. Ebenso wurde aus ihr, im Gegensatz zum Revolver des Angeklagten, wie uns der Sachverständige erklärte, in den letzten Monaten geschossen. Die Schussentfernung von unter einem Meter lässt ebenfalls auf Olga Molitor schließen. Denn so nah soll den Damen der unbekannte Bärtige doch gar nicht gekommen sein, glaubt man ihrer Aussage. Und dann hätte sie den Angeklagten Hau doch erkennen müssen, als sie sich unmittelbar nach dem Schuss umdrehte und den Schützen erspähte. Stattdessen sah sie eben nur einen Unbekannten. Aber nicht meinen Mandanten. Nein, Herr Vorsitzender, ich widerspreche den Mutmaßungen meines Verteidigers. Olga Molitor hat ihre Mutter nicht erschossen. Hau will nicht Olgas Haut retten, sondern eine ihm enge Vertraute nicht mit derartigen Vorwürfen beschmutzt wissen. Oder gerade doch. Und so wird Olga Molitor noch einmal als Zeugin vernommen. Verdächtigt wird sie in diesem Prozess nicht, weil niemand aus dem Gericht ein Motiv im zwar nicht unbelasteten, aber doch funktionierenden Verhältnis zwischen Mutter und Tochter erkennt. Ihr Geld würde Olga sowieso erben, dafür bringt man nicht die Mutter um. Und an ein Verhältnis mit Hau, das die Mutter nicht geduldet hätte, das aber bloß er allen einreden will, glaubt ohnehin niemand. Andererseits, Hau kann sie nur durch ein Geständnis entlasten. Er war ja, wie er behauptet, noch nicht einmal Augenzeuge der Ermordung seiner Schwiegermutter. Olga trägt ein schwarzes Kostüm, einen dunklen Strohhut mit Straußenfeder. Ihr rotblondes Haar strahlt in der Julisonne, die in den Gerichtssaal hineinfällt. Dort würdigt sie Hau keines Blickes. Dieser weiß nicht, dass seine Tochter laut dem letzten Willen seiner Frau nun bei ihr lebt. Ich hatte kein intimes Verhältnis zu dem Angeklagten. Von seinen leidenschaftlichen Empfindungen für mich, die er während dieses Verfahrens einräumte, wusste ich nichts. Hätte er mir an jenem 6. November davon berichtet, hätte ich ihn heim zu seiner Frau geschickt. Ich erkenne in ihm nicht den Schützen auf meine Mutter wieder. Ich halte Karl Hau nicht für ihren Mörder. Richter und Staatsanwalt belassen es bei dieser schonenden Behandlung der Olga Molitor. Vielleicht, munkelt man, sind Sie froh, keine badische Medizinalratstochter verurteilen zu müssen. Das hat Hau durch seine Strategie erreicht, Vorhaltungen wie die Fälschung des Pariser Telegramms erst lange abzustreiten und dann doch überraschend zuzugeben. Der Blick der Massen richtet sich auf einmal auf das Dreiecksverhältnis zwischen ihm und den Schwestern Molitor. Der arrogant wirkende Angeklagte steht nun wahrhaftig als ein Gentleman da, der Olga vor schlimmen Anschuldigungen schützt. Eine geschickte Taktik, denn das macht diese schlimmen Anschuldigungen, so unbegründet sie auch sind, im Blick dieser Massen plausibler. Und die Karlsruher fallen darauf herein. Glauben nun, dass Olga etwas verberge. Die rote Olga erbt doch auch ein hübsches Sümmchen von ihrer Mutter, rufen sie. Und Olga, Mörderin! Als sie mit einer Droschke vom Gericht zum Hotel fahren will, wird sie angepöbelt und bedroht. Wieder muss das Militär einschreiten. Gnädige Dame, unterbreite Ihnen erneut mein Ansinnen, in einem Kulturprogramm über Karl Hau mitzuwirken. Walter von Linné. PS, beiliegend ein weiterer Artikel aus Übersee. Keine Schlammschlacht beabsichtigt. The New York Times, 23. Juli 1907. Hau found guilty, sentenced to die. End of the notable trial in Germany came early this morning. He shows no emotion. In seinem Schlussplädoyer führt Hausverteidiger Dr. Dietz aus, der Angeklagte könne wohl nicht für eine Tat verurteilt werden, deren Art der Ausführung ihm im Raubmörder-Vorexamen sicherlich die Note 6 einbringen müsste. Doch die Geschworenen lassen sich davon nicht beeindrucken. Als Tatmotiv nehmen sie akute Geldnot aus mit Aussicht auf den Erbteil seiner Frau an. Die Indizienkette schließt sich um den Angeklagten. Ihre einzelnen Glieder sind Abreise aus London unter Vortäuschung falscher Tatsachen, nämlich geheime Verhandlungen mit Standard Oil in Berlin, Erwerb eines falschen Bartes nebst Schnurrbart und Perücke in Frankfurt, bestätigter Aufenthalt zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in der Nähe des Tatorts, eilige Rückreise nach London 15 Minuten nach dem tödlichen Schuss. Eine Tatwaffe wird übrigens nie gefunden. Die Vermutung des Gerichts geht dahin, dass Hausi auf seinem Rückweg zum Bahnhof bei den Lindenstaffeln, einer Treppenflucht zwischen Hausgärten, sehr geschickt verschwinden ließ. Wo man sie aber auch nach akribischer Suche nicht auftreiben kann. Lebenslänglich von Karl Hau. Vorwort. Die Geschworenen sprachen Hau schuldig und verurteilten ihn damit zum Tode. Vor Gericht protestierten erneut 20.000 Menschen, wollten das Gerichtsgebäude stürmen, konnten nicht fassen, dass man einen Menschen bloß aufgrund von Indizien zum Tode verurteilen könne. Skandierten Justizmord, Justizmord, bis das Militär den Aufruhr gewaltsam auflöste. Berlin, im August 1925. Moritz Müller. Ergänzung zu meinem Dresdner Vortrag von 1907. 1924 stellt seine Stiefmutter Margarete, der Vater von Karl Hau ist inzwischen verstorben, erfolgreich einen Antrag auf Strafaussetzung. Hau kann am 27. August des Jahres das Gefängnis gegen zwei Auflagen verlassen. Den Fall nicht zum Gegenstand sensationeller Darstellungen zu machen und sich Olga Molitor nicht zu nähern. Nun die zentrale Frage. Lässt sich die These aus meinem Dresdner Vortrag halten? Ja, Hau ist und bleibt ein Schwärmer, der in den Mord an seiner Schwiegermutter hineinschlitterte. Er handelte aber nicht im Affekt, sondern eben wie ein Hochstapler und Phantast, der plötzlich bemerkte, dass er Geld brauchte. Deshalb ersann er sich eine krause Geschichte mit Telegrammen, falschen Bärten und einer glühenden Liebe zu Olga. Er wollte an das Vermögen der Josephine Molitor kommen. Ich glaubte schon aus der Ferne an seine Schuld und glaube daran auch nach der Begegnung mit ihm. Hier handelte ein unbegabter Hochstapler, zwar bei vollem Urteilsvermögen, aber doch von wirren Fantasien zu dieser Tat getrieben. Gnädige Dame, inzwischen sind viele Jahre vergangen. Es ließ sich ermitteln, dass Sie, einst unter Ihrem Mädchennamen Olga Molitor, in ganz Baden bekannt, heute als Gattin eines Arztes in Worms leben. Mein Kulturprogramm über Karl Hau läuft seit Jahren erfolgreich in vielen Städten. Erbitte immer noch freundlichst Ihre Mitwirkung. Walter von Linné. PS, beachten Sie die höchst interessante Beilage. Badischer Volksanzeiger, 25. August 1924. Karl Hau, der vor 17 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, soll in einigen Tagen aus dem Bruchsaler Gefängnis entlassen werden. Was geschah in jenem Sensationsprozess im Jahr 1907? Staatsanwalt Dr. Bleicher erreichte die Verurteilung Haus durch die Geschworenen, da er dem Angeklagten ein klares Motiv unterstellen konnte, nämlich an den Erbteil seiner Frau zu gelangen. Die Verteidigung entgegnete, das von Dr. Bleicher aufgebaute Indiziengebäude ließe sich nicht halten und forderte einen Freispruch aus Mangel an Beweisen. Gleichwohl wurde dieser zum Tode verurteilt, die von ihm eingelegte Revision vom Reichsgericht zurückgewiesen und Olga Molitor verklagte Hausanwalt Dr. Dietz, weil er in öffentlichen Aussagen angedeutet hatte, sie und nicht ihr Schwager habe ihre Mutter ermordet. Schließlich wurde Hau am 1. Dezember 1907 durch den Großherzog von Baden begnadigt. Das Todesurteil gegen ihn also in eine lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt. Tja, Karlchen. Jetzt bist du also tatsächlich wieder frei. Aber was bringt es dir ohne Geld, ohne deine Olga? Meine Damen und Herren, liebe Züricher, kommen Sie heute Abend zu einem Varieté über den unglaublichen Fall Hau. Wie er nach 17 Jahren Haft, die er unschuldig in Bruchsal verbringt, in eine veränderte Welt tritt mit Republik, Charleston, Radio, Bubikopf. Und wie Hau bald erneut vor der badischen Justiz fliehen muss, die wegen seiner zwei bei einem Berliner Verlag erschienenen Bücher die Strafaussetzung widerruft. Und wie ich selbst, Walter von Linné, bei einer schicksalhaften Zusammenkunft mit seiner Frau vor ihrem Freitod im Pfäffiker See. Na, immer noch fleißig im Sensationsgeschäft? Ja, da staunen Sie, Herr von Linné. Hm? Hau hat mir ein Telegramm geschickt, mich nach Zürich gelockt, möchte mich morgen hier treffen. Er will eine bestimmte Information von mir, welche verrät er nicht. Vermutlich Polizeiwissen, das ich ihm liefern soll. Der Arme reist seit unserer Begegnung in der Mark Brandenburg ziellos umher. Olga und alte Freunde wollen von ihm nichts mehr wissen. Und jetzt, mit dem badischen Haftbefehl im Rücken, zieht es ihn ins Ausland. Hau wird aber nicht lange in der Schweiz bleiben. Die badische Justiz kooperiert mit den hiesigen Behörden. Ihre Zusammenkunft mit Lina Hau am Pfäffiker See, eine schlechte Räuberpistole, nicht wahr? Sie fand statt. Aber es war eine zufällige Begegnung. Ein Glücksfall für mein Varieté gleichwohl. Und Sie kamen nicht auf die Idee, die Dame zu retten? Bitte? Lina Hau hatte Gift geschluckt, bevor sie in den See ging. Und ich bin des Schwimmens nicht mächtig, wie ich bereits der Polizei sagte. Ich rief sogleich den Bademeister, aber der war langsam wie eine Kuh. Da war sie schon ertrunken. Und Ihr Abschiedsbrief? Ich übergab ihn der Polizei. Aber vorher lasen Sie ihn. Ja. Meine Mutter wurde ermordet. Der Angeklagte ist mein Mann, den ich über alles liebe. Ich sterbe an diesem Leid. Ich kann dem Angeklagten nicht fluchen, wie man von mir verlangt. Der Konflikt ist schwerer, als sich ihn die Welt zurechtgelegt hat. Jedenfalls will ich mich nicht der Gefahr aussetzen, in öffentlicher Gerichtssitzung intime Familienangelegenheiten ans Licht zerren zu müssen. Ich möchte ohne Geleit und Pfarrer in Pfäffikon begraben werden. Jeder wird den grenzenlosen Jammer meiner Seele verstehen und in meiner Tat die einzige Lösung sehen. Lina Hau. Und? Glauben Sie immer noch an seine Unschuld? Nein. Nein, seit diesem Brief nicht mehr. Wohl nur aus Geschäftsgründen, was? Die halbe Welt ist von der Unschuld Haus überzeugt. Ich spiele einfach mit dieser Möglichkeit. Künstlerisch. Sie sind also doch nur ein mieser kleiner Hochstapler. Mühlhans. Ach, ich also auch? Sie halten doch schon Hau für einen Schwärmer, einen schwachen, fast unschuldigen Hochstapler. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Der Konflikt ist schwerer, als sich ihn die Welt zurechtgelegt hat, schreibt Lina Hau und nimmt sich vor dem Prozessauftakt das Leben. Und ihr Mann verbirgt sich hinter dem Trotz, dass man ihm die Tat erst beweisen müsse. Von Konflikt keine Spur. Mir fehlte nur noch dieses eine Indiz. Ob Hau ein schlechtes Gewissen bei seinem Prozess hatte. Offenbar hatte er es nicht. Ja, er ist ein Hochstapler. Aber dabei kein Schwärmer, der in das Kartenhaus, das er selbst errichtete, hineinstolperte. Nein, er ist ein eiskalter Hochstapler. Telegramm. Poste Italiane. Aufgegeben 30. November 1925, 14.51 Uhr, Tivoli. Empfänger Erich Wulfen, Hotel zum Anker, Zürich. Treffen Schweiz verschoben wegen schlechter Nachrichten aus Baden. Kommen Sie nach Tivoli ins Hotel zur Sirene. Fragen Sie nach einem Mr. Arthur Lee aus London. Ihr Komet. Mr. Arthur Lee? Oder sollte ich besser sagen, Herr Karl Hau? Ihr Hotel hat mich die langen 6 Kilometer hier hinaus zu den Ruinen der Hadriansvilla geschickt. Ein römischer Kaiser. Darunter machen Sie es wohl nicht, wie? Und Sie folgen mir wie einem Kometen, immer seinem leuchtenden Schweif hinterher. Hier bin ich. Kommen Sie näher. Sie haben mich angelockt, ja. Nicht mit Ihrem strahlenden Schweif, sondern mit einem Telegramm. Wollen Sie mich zu Ihrem Biografen machen? Einen Kriminologen? Wozu? Ihre Bücher sind erschienen. Ich habe sie gelesen. Kein Wort zur Tat, zur Erhellung Ihres Motivs oder zur Untermauerung Ihrer Unschuld. Nur Einlassungen, dass Sie sich als Rechtsprofessor dem provinziellen Karlsruher Gericht weit überlegen fühlten. Warum? Würden Sie es so blödsinnig anstellen? Eine durchschaubare Strategie. Der kluge Herr Professor Hau begeht die Tat eines Idioten in der Sicherheit, dass man ihn dieser für unfähig halten würde. Alle sollen nur denken, so einfältig und blöd handelt kein intelligenter Mensch. Aber genau so handelt er, um alle zu täuschen. Und nun? Geld Ihres Verlags haben Sie keins mehr zu erwarten. Glatzköpfig sind Sie immer noch, wie in der Haft. Aufgedunsen, herumirrend, mittellos, die Familie zerrüttet. Wozu nützt Ihre Hochstapelei? Wissen Sie, wo Olga heute lebt? Daher weht der Wind. Ich könnte es als Kriminalbeamter natürlich herausfinden. Aber das werde ich nicht tun. Meine Tochter ist jetzt 22 Jahre alt. Wann werde ich sie wiedersehen? Niemals. Das ist der Preis für einen kaltblütig geplanten und durchgeführten Mord. Das müssen Sie mir bei Gelegenheit nur noch beweisen. Meine Damen und Herren, liebe Bürger von Baden-Baden, das Varieté zum Fall Hau hat wieder geöffnet. Ein Mordfall, wie ihn die Welt kein zweites Mal sah. Wie Karl Hau am 5. Februar dieses Jahres in den Ruinen der Villa Hadriana Gift schluckte, um sich dem erneuten Haftbefehl aus Baden zu entziehen. Ja, ja, er röckelte noch, als man ihn in das Krankenhaus von Tivoli einlieferte. Dort, in Tivoli, liegt heute ein unbekannter Bestatter. Auf dem weißen Sarkophag nur ein einziges Wort. Innocent. Manche meinen, Karl Hau ruhe hier, von dem tatsächlich kein anderes Grab bekannt ist, um uns mit diesem Wort aus der Sprache seiner zweiten Heimat ein letztes Rätsel aufzugeben. Kommen Sie! Kommen Sie! Hereinspaziert! Komet Hau. Hörspiel in zwei Teilen von Jan Decker. Teil 2. Es sprachen Karl Hau, Timo Weißschnur, Erich Wulfen, Werner Wölber, Walter von Linné, Wolfram Maria Bauer, Lina Molitor, Nina Siebert, Olga Molitor, Selina Rongen, Moritz Müller, Heiko Raulin, Ton und Technik, Daniel Sänger und Sonja Röder, Regieassistenz, Konstanze Renner. Besetzung: Kirstin Petri. Regie: Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie: Uta Maria Heim.